sitze jetzt seit 3 Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Freunde der Sonne. Können wir mal drüber reden? Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Einmal, nur für eine Richtung. Gelbe Karte für uns, rote Karte für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Skandal, Skandal! Skandal. Vier Ecken, zwei Elfer. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung ist der Poccio. Hallo Poccio. Schönen guten Morgen, Ricky. Alles klar? Ja, alles klar. Weihnachten überstanden. Ja. Hast du alle Geschenke ausgepackt, Poccio, oder ist noch was übrig? Ja, ich hoffe, dass ich gegebenenfalls nachher, wenn ich noch weiblichen Besuch kriege, noch was zum Auspacken habe. Aber ansonsten ist alles soweit ausgepackt, ja. Aha, da können wir ja mal gleich ins Detail gehen. wie verpackt denn der weibliche Besuch sich? Ja, in der Regel, in der Regel eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Ne? Letztes Mal waren es Halterlose, da stehe ich sowieso sehr drauf, also hoffe ich, dass sie ja heute auch wieder trifft. Bei Halterlosen wird Poccio ganz haltlos. Ja, das da werde ich so ganz wuschig, ganz, ganz wuschig werde ich. Ja, ja, das kann man, glaube ich, auch ein bisschen nachvollziehen. Diese Ausgabe heute ist in erster Linie unseren Hörern gewidmet. Und nicht nur den 4-Ecken-2-11er-Hörern, sondern allen Non-PG-Hörern. Denn eigentlich steht jetzt ja gar nichts an, fußballtechnisch. Es gab keine großen Transfers, nur Gerüchte. Hast du gestern diesen Boxing Day ein bisschen verfolgt in der englischen Premier League? Ja, ich gucke ja zwischendurch immer mal bei SSN HD und so weiter rein. Wobei das natürlich in letzter Zeit oder in den letzten Tagen eher so eine Endlosschleife von irgendwelchen Jahresrückblicken ist. Hab da auch mal ein bisschen reingeguckt, aber jetzt Ergebnisse und so weiter habe ich mir jetzt nicht auf die Festplatte gespeichert, um ehrlich zu sein. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche, was ich auch gemacht habe. Ab und zu mal bei SSN HD reingeschaut und das war's. Von daher stehen, wie gesagt, keine fußballrelevanten Themen an. Aber wir haben ja unsere große Umfrage gestartet vor 3 Wochen. Los ging's mit dem Trainer des Jahres, den 4-Ecken-2-11er-Trainer des Jahres, muss man dazu sagen, Mannschaft des Jahres und Spieler des Jahres. Und wir dachten uns, die letzte Ausgabe, Non-PG, im Jahr 2015, die befasst sich im Endeffekt damit, was die Hörer, was unsere Hörer wollen oder eher die Follower auf Twitter. Aber ich denke, da gibt's Überschneidungen. Heute soll es darum gehen, wen ihr als Spieler des Jahres seht oder Mannschaft des Jahres oder Trainer des Jahres, und wir können natürlich dann so ein bisschen die Viertel-, Achtelfinal- und Halbfinalpartien durchgehen und dann die ein oder andere Überraschung besprechen, würde ich sagen, Poccio. Auf jeden Fall. Und wir wollen uns an der Stelle natürlich auch nochmal für die Geschenke bedanken, die wir von unseren Hörern bekommen haben. Also ich war wirklich überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, besonders mit dieser Wertschätzung, die dahinter steckt. Ne, also egal, was es ist und so weiter, ich hätte damit auch überhaupt nicht gerechnet. Auch vielen Dank auf jeden Fall, kann man gar nicht anders sagen. Und diese Wertschätzung dahinter ist irgendwo ein Zeichen dafür, dass man das nicht macht, nur um, naja, als ich angefangen habe, Podcasts zu machen, war es so, weil ich mich gerne mit euch unterhalten habe. Dann habe ich gemerkt, dass vielleicht ein paar Leute hinterher hört. Und wenn es jetzt auch noch Leute gibt, die einem deswegen so eine Aufmerksamkeit geben, ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass man was gut macht, dass man was vernünftig macht. Und diese Aussage da drin ist viel, viel wichtiger als die Sache an sich. Also vielen Dank dafür. So sieht's aus. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir, also der Wunschzettel ist jetzt weg. Unsere Wunschzettel auf nonpg.de, das Weihnachtsschaf, alles weg. Und die Überlegung ist ja, dass wir jedes Jahr ab Ende November, Anfang Dezember diesen Wunschzettel und das Weihnachtsschaf wieder online stellen. Und dann vielleicht gegen Ende des Jahres, vielleicht auch immer so rum um den 27. rum, eine ganz spezielle Non-PG-Weihnachtsausgabe machen und Geschenke auspacken. In Grevenbroich, in Langenhagen und hier in Stuttgart. Das wäre doch schön. Besonders, ich bin ja jemand, nur mal so als kleine Nebenbemerkung, ich packe ja meine Geschenke grundsätzlich in Alufolie ein. Warum? Damit sie länger halten? Oder? Nee, ganz einfach. Also was so Geschenke und Weihnachten und so angeht, bin ich eigentlich gar nicht so der Fan von. Weil ich das immer als so ein Fest ansehe, was irgendwie durch den Kommerz entstanden ist. Aber man kommt ja nicht drum herum, auch wenn man irgendwo hingeht und so weiter, Geschenke zu verteilen. Und immer dieses tausendfach Mühe machen mit Geschenkpapieren und so weiter, finde ich ganz, ganz seltsam. Also nehme ich einfach Alufolie, davon habe ich immer zu Hause, pack das schön darin ein, kann das jeder aufreißen und es sieht sogar schön aus, es glänzt. Weißt du, was ich mal Tolles gehört habe zum Thema Geschenke verpacken? Und zwar seine Geschenke in alte Comics verpacken. Das fand ich eine super Idee. Das ist eine geile Idee, ja. Einfach so die Seiten rausreißen aus dem Comic, den man jetzt nicht mehr so unbedingt braucht, und dann darin die Geschenke verpacken, das finde ich toll. Aber an und für sich bin ich auch kein Verpackungsfetischist. Da gibt's ja Leute, Ich kann es auch nicht, dass, dabei liegt es natürlich auch noch daran. Ne? Da musst du immer sagen, dass das ein künstlerischer Clou ist, den du da abziehst. Wenn du deine Geschenke irgendwie in Frischhaltefolie wickelst, musst du sagen, ah, das ist was ganz... Ja, immer andere verpacken im Reispark in irgendwelcher Folie. Das ist ja auch angeblich Kunst. Die war übrigens total klasse, diese, nicht Folie, sondern dieser Stoff, der war... Ja, ich war auch da. Hast du den angefasst? Ja, ich war ja ganz, also ein ganz ungewohntes Feeling, wenn man diesen Stoff angefasst hat. Man sieht den und der fässt sich dann ganz anders an. Ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll. Das war so... Es war eine Mischung zwischen Seide und ich finde, es fühlte sich sehr seidig an. Aber es ist ja auch schon jetzt, ist es wirklich schon eins, war das 95, kann das sein? 94. 95 oder 94? Ich meine 95, als Gladbach im Pokalfinale stand. Selbstverständlich. Ja. Daran kann man sich in Gladbach noch erinnern. Der letzte Titel. Der letzte Titel. Und dadurch auch die Fahrt nach Berlin, meine ich, wäre es gewesen. Aber ja, meine Güte. Viele von den Leuten, die uns jetzt zuhören, denken, was erzähle ich für einen Scheiß vom Reichstag einpacken, ne? Die es nicht mitbekommen haben vielleicht. Naja, oder da noch zu jung waren. Ne? Ja, die Hörer, die von Reds kurz rüber geswitcht sind zu uns. gibt's Reds noch, echt? Ich gehe davon aus. Ja? Das ist aber gibt's die Unkraut vergeht nicht. Gibt's die WWE noch? Da fragst du den falschen Podcast. Okay. Wir werden es am 6. Januar erfahren, denn ab da sollte ja eigentlich das WWE Network auf richtig unseren Apple TVs erscheinen. Und da bin ich ganz ehrlich, den Freimonat nehme ich mit. Oh ja, wenn es einen Freimonat gibt, werde ich den auch mitnehmen, einfach nur um die alten Sachen wieder zu gucken. Genau. Und ein Rumble, der immer gewöhnlich scheiße ist, aber dennoch werde ich mir dann angucken und danach sagen, was das für eine Kacke ist. Oder vielleicht auch nicht. Mal abwarten. Aber du hast Gladbach angesprochen und da sind wir schon im Endeffekt direkt in der Materie, denn wir beginnen mal mit dem Trainer des Jahres. Ich vergesse es immer, aber es ist wichtig, der Vier-Ecken-2-11er Trainer des Jahres, denn ich gehe davon aus, dass das wirklich ein Titel wird, den man in Zukunft tragen möchte als Trainer, Mannschaft und Spieler. Und da muss man dazu sagen, letzte Woche habe ich ja mit euch zusammen die Spieler ausgesucht, die ins Achtelfinale kommen, die 16 Spieler. Bei Trainer und Mannschaft des Jahres habe ich mehr oder weniger eine eigene Auswahl getroffen. Aber ich glaube, die ist repräsentativ. Also von daher. Jede eigene Entscheidung. Das ist klar. Ja, die steht natürlich dann auch. Ja. Das Achtelfinale war bestückt mit Ralf Hasenhüttl von Ingolstadt, Ewald Lienen, Dieter Hecking und Lucien Favre, der dir ja sehr am Herzen liegen sollte. Ja, sehr. Und wir fangen mal gerade mit diesem Achtelfinale an. Da haben sich Ralf Hasenhüttl und Lucien Favre durchgesetzt. Hecking und Lienen raus. Lienen, muss man dazu sagen, ganz knapp gescheitert an der, in dem Fall, 30%-Hürde. überrascht, dass Ewald Lienen so viel Anklang findet. Ich meine, er hat ja Großes geleistet mit dem FC St. Pauli. Ich glaube, dass Lienen gescheitert ist, liegt eher daran, dass er bei vielen Leuten nicht so auf dem Schirm ist durch die Zweitligatätigkeit. Das kann sein, und, ja. Nicht jeder unbedingt das verfolgt hat. Andererseits bin ich nicht überrascht, dass er so viele Prozent erreicht hat, denn er hat da, wie du eben schon gesagt hast, wirklich viel erreicht. Auch St. Pauli, was er da, wie er da die Mannschaft gehalten hat, mit ganz geringen Mitteln und so weiter. Das Hacking so weit abgeschlagen ist, liegt, glaube ich, dann eher an der Antipathie, die man gegen diesen Mann haben kann. Denn ich finde ihn als Trainer echt stark. Ich mag ihn auch als Typen, aber er wirkt schon so ein bisschen aggressiv und er wirkt auch so ein bisschen beängstigend durch seine Augenfarbe und so. Vielleicht liegt es daran. Diese Augenbrauenstellung, die ist immer, das stimmt, ein bisschen einschüchternd. Da gebe ich dir recht. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass Wolfsburg jetzt nicht so eine starke Hinrunde gespielt hat. Und nee, definitiv nicht. Sehr enttäuschend sogar, würde ich fast sagen. Weißt du noch, wie die Rückrunde lief für Wolfsburg? Ich habe es fast schon... Na gut, schlecht ist sie nicht gelaufen, sonst wären sie nicht Vizemeister geworden. Naja, ob das was heißt. Aber ob das genau, ob das heute was heißt, ist es ja eigentlich nur the best of the rest. Ich gucke mal gerade nach, wie Gladbach in der Rückrundentabelle abgeschnitten ist. Ich komme immer wieder auf Gladbach, weil Wolfsburg für mich einfach keine Rolle spielt, Pacho. Und weil es auch grün-weiß ist, ne? Stimmt, da haben wir wieder die Überschneidung. So, ich weiß nicht, warum mir der Kicker hier unbedingt den 11. Spieltag jetzt zeigt. Eigentlich wollte ich jetzt hier, es ist einfach nicht möglich, nur die Rückrundentabelle anzugucken oder was. Hin- und Rückrunde steht hier. Ja, ist aber jetzt nur die Hinrunde ausgewählt. Na gut, dann wird das für immer ein Geheimnis bleiben. Ich nochmal, nee, ich finde jetzt hier auf die Schnelle keine Möglichkeit, wie ich einfach nur die Rückrundentabelle von 2015 mir angucken kann. Na gut, dann bleibt das für immer ein Geheimnis. Aber gut, Hacking ist rausgeflogen, das können wir festhalten. Ewald Lienen auch. Hasenhüttl, denke ich mal, verständlich, dass er nach dem Aufstieg und einer wirklich guten Hinrunde mit Ingolstadt da eine Runde weitergekommen ist. Und Favre, der im Endeffekt davon profitiert, dass er Gladbach in die Champions League geführt hat. Also die Rückrundentabelle aus dem Jahr, das müsste ja dann 2014-15 gewesen sein. Richtig. Bitte? Richtig. Richtig. Da ist auf Platz 1 in der Rückrundentabelle, ach, Borussia Mönchengladbach. Guck ja, mal an. Das weiß ich noch. Mit 39 Punkten und direkt dahinter der VfL Wolfsburg mit 35. Okay. Ja. Dann hat Hacking einfach menschlich versagt im Achtelfinale. Richtig, ja. Das zweite Achtelfinale wurde aufgefüllt mit Pep Guardiola, Paul Dardai, André Breitenreiter und Ralf Rangnick. Und da war ich überrascht, dass der Dardai mit 40% wirklich da relativ leicht ins Viertelfinale eingezogen ist und selbst Pep Guardiola hinter sich lassen konnte. Breitenreiter und Rangnick spielten beide keine Rolle. Ich will mal mit Ralf Rangnick anfangen. Nur 6%, das war wahrscheinlich dann meine Stimme. Wie siehst du es mit Ralf Rangnick und Red Bull Leipzig? Ist das eigentlich eine Mannschaft, die mit großem Abstand die zweite Liga dominieren müsste? Oder siehst du das eigentlich als gesunden Aufstieg, als gesunde Weiterentwicklung, dass man jetzt, sag ich mal, nicht, ja, wie soll man das beschreiben, so durchflügt und wirklich der Konkurrenz meilenweit voraus ist? Weil das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, man hat ja nicht das Gefühl, dass in Leipzig auf Teufel komm raus nur Stars verpflichtet werden. Man hat schon das Gefühl, dass sie was aufbauen möchten. Also ich habe in den letzten Monaten auch ein bisschen meine Meinung dazu geändert. Also ich habe eher das Gefühl gehabt in den Entschuldigung, davorgegangenen Monaten, dass man genau diesen Weg einschlagen will, dass man halt Starspieler holt und so schnell wie möglich nach oben will. Und das ist halt nicht der Fall. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt. Ich finde das auch gar nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Denn so gibt man sich auch ein bisschen glaubwürdiger, als wenn man jetzt von der einfach nur durch Geld durch jede Liga durchspaziert. Andererseits, um auf Rangnick zu kommen, diese Doppel- oder Dreifach- oder Zehnfach-Funktion, die er bei Red Bull ausübt, die kritisiere ich ein bisschen, weil zu viel Last auf einer Schulter führt eigentlich auch dazu, dass die Arbeit schlechter wird. Ist jetzt nicht der Fall, im Gegenteil, und man muss ihn da auch vielleicht ein bisschen besser als 6% werten, weil er auch mit viel jungen Spielern arbeitet, die er versucht, nach vorne zu bringen bzw. weiterzuentwickeln. Allerdings ist, glaube ich, eher die Antipathie gegenüber dem Verein ein Grund dafür, dass er nur 6% erhalten hat. Und falls sich Leute wundern, man muss Red Bull sagen. Es ist einfach so. Rasenballsport ist, klingt so affig, darf man nicht im Mund nehmen. Nee. Es ist Red Bull Leipzig, definitiv. Ja. Breitenreiter raus in der ersten Runde. Ja, ich kann es nachvollziehen. Allerdings fand ich den Beginn auf Schalke sehr verheißungsvoll und danach war es mehr oder weniger so eine Art Achterbahnfahrt. Höhen und Tiefen. Aber dennoch habe ich das Gefühl, dass Breitenreiter ein guter Trainer für Schalke ist. Ja, ich habe da ja meine Zweifel gehabt am Anfang der Saison. Ich gebe dir da auch recht, jetzt, das funktioniert ganz gut. Er bringt da sogar eine Art Ruhe rein, was ja auch gar nicht so einfach und selbstverständlich auf Schalke ist. Ansonsten hat er natürlich jetzt nicht die beste Rückrunde mit Paderborn gespielt, was dann aber auch zu diesem Ergebnis führen kann. Absolut. Dardai, Guardiola, da sprechen wir nachher noch drüber. Das dritte Achtelfinale, Thomas Tuchel, Jogi Löw, Bruno Labbadia und Christian Streich. Überraschenderweise ist Jogi Löw abgeschlagen, ausgeschieden. Ich habe ihn halt mit reingenommen, weil er ist ja unser Bundestrainer. Und dann dachte ich so, ja, den musst du eigentlich mit reinnehmen. Aber Poccio, du wirst mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Nationalmannschaft 2015 wirklich grottig gespielt hat. Und eigentlich hat sich das ja schon direkt nach dem WM-Gewinn angedeutet, denn so richtig läuft es seitdem nicht. Also wir gewinnen zwar ab und zu Spiele, aber die sind selten schön anzuschauen gegen etwas anspruchsvollere Gegner, und da zähle ich Irland schon mit dazu, haben wir Probleme. Also das enttäuscht mich extremst, und wenn ich jetzt so richtig darüber nachdenke, ist es fast schon eine Frechheit, dass ich Jogi Löw hier mit reingenommen habe. Ja, das Problem ist einfach wirklich dieses Jahr 2015, was die Nationalmannschaft da von sich gegeben hat. Ich sehe das genauso wie du, dass es an manchen Stellen sogar eher eine Frechheit ist, was da geboten wurde, als Weltmeister so aufzutreten. Allerdings ist das ja auch nicht unbedingt Schuld des Bundestrainers, sondern auch vielleicht die Einstellung der einzelnen Spieler, die da eine Auswirkung haben. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die Wahl zum Vierecken 2011er Trainer des Jahres nie über Jogi Löw hätte gehen können, alleine aufgrund des Schals und der Frisur. Das ist richtig. Und des Popels, muss man dazu sagen. Auch ja, ja, ich meine, diese Popel-Affäre, ich bin da gar nicht so, das ist gar nicht so schlimm. Meinst du, mehr Trainer sollten mal einen Popel fressen? Ja, ja. Da würde wahrscheinlich mal ein bisschen mehr bei rauskommen dann manchmal. Und dann würde man auch nicht mehr so verwundert gucken, weil es wäre ja normal. Ja. Noch eine Frage zu dem Thema Spieler, hast du ja gerade angesprochen. Glaubst du, dass viele Spieler einfach jetzt satt sind oder so ein Selbstverständnis haben, wir wuppen das schon? Oder was denkst du, warum ist das so, dass sich viele Spieler offensichtlich schwer tun mit dieser Bürde, die ja eigentlich keine sein sollte, des Weltmeistertitels? Ich glaube nicht, dass sie satt sind. Ich glaube, als Profisportler, wenn man da satt ist, muss man aufhören mit dem Sport. Allerdings ist es so eine typisch deutsche Tugend, wenn man das Beste erreicht hat, erstmal sich auf diesem Sockel gerne auszuruhen. Und meiner Meinung nach tut genau das die deutsche Nationalmannschaft. Die denken jetzt, sie sind Weltmeister und bis zur nächsten WM müssen sie nicht tun. Und darum sehe ich auch habe ich ein bisschen Probleme mit der EM, dass man da nicht vielleicht dass man da so eine Ribbeck-EM hinlegt und ganz schnell wieder vergessen wird. Die Vorrunde schaffen wir. Ja, das sagst du jetzt. Ja, natürlich sage ich das jetzt. Was ist dein Tipp? Also jetzt mal so, natürlich ist es schwierig, jetzt irgendwas da schon. Ja, also wir müssen natürlich die Vorrunde hinter uns bringen, ganz klar, und auch als Erster. Aber Halbfinale. Machen wir es mal ab. Ja, vielleicht aber auch weniger. Dein Titeltipp, würde ich sagen. Da kam ach so. Titel raus. Ja, was denkst du, wer? Das ist richtig schwer. Aber ich kann mir auch vorstellen und lache jetzt nicht über mich, dass da unsere direkten Nachbarn aus Österreich vielleicht sogar eine Rolle mitspielen. Ich tippe auf Frankreich. Das ist auch nicht so verkehrt. Ich tippe auf Frankreich. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das Gefühl, dass Frankreich eine Rolle spielen. Was? Moment mal. Du hast Österreich gerade gesagt? Ja, Österreich, Schweiz, dass die beiden da, da kommt das was. Das habe ich einfach so, ich dachte, du machst einen Witz wahrscheinlich. Nein. Warte mal ab, genau wie mein Witz mit Chile bei der WM. Stimmt, da hast du recht gehabt. Aber also wenn Österreich Europameister wird, Pocho. Ja, stell dir das mal vor. Also dann, ich glaube, dann gibt's dann der Titel gilt dann auch gar nicht. Es gibt ja auch keine FIFA und UEFA mehr, von daher ist alles gut. Ich würde es übrigens gut finden, es wird ja viel gelabert zu diesem ganzen FIFA-Thema und so. Ah, ja. Ja, das geht einem auch tierisch auf die Nüsse, weil es so ein Schmieren-Kasper-Theater ist, was da abgeht. Ja, ja. Aber eigentlich gibt's nur ein Zeichen, das alle setzen könnten. Und sagen, unter diesem Banner treten wir nicht mehr an. Ja, hör mal, unter diesem Mann kann man ja nicht mehr antreten. Hast du dir diese letzte PK vom Blatter angeguckt? Ich habe es in Auszügen gesehen. Ich glaube, das war das Best-of, was ich gesehen habe. Ich habe es mir live angeguckt, Alter, als er da mit seinem Pflaster unterm Auge saß, weil er sich wahrscheinlich unterm Auge beim Rasier geschnitten hat. Ganz ehrlich, dieser Mann hat einen 100%igen Realitätsverlust erlitten. Ja, aber das wundert dich. Das wundert mich nicht. Millionenschwer und ist umgeben von Yes-Man. Also alleine wieder, das Tollste war die Szene, als er in die Tür reinkam. Und das wurde, nirgendwo wurde das irgendwie angesprochen. Pass auf, er kam in die Tür rein und hinter ihm ging seine Tochter, die ja auch bei der PK dabei saß. Und als er in die Tür reinging, hatte er das Jackett nur so wie das, wie früher so Könige und Adlige hatten, hatte er das nur so über die Schultern geworfen. Weißt du, was ich meine? Wie so ein Dollmann. Ja. Und dann war es so, dass als er in die Tür reinging, in dem Moment die Jacke nach hinten sozusagen fallen ließ und die Tochter diese Jacke ihm abnahm. Oh. Das sah aus, als ob wirklich gerade der Mondarsch des Weltfußballs durch die Tür schritt und ihm dann natürlich seine Last mit der Jacke abgenommen worden ist. Und dann erzählt er da weiterhin, dass er unschuldig ist und dass hier alles gut ist. Wie kann das sein? Und dann gibt's auch noch Leute, die ihm zustimmen, die daneben sitzen. Wie kann das sein? Das ist eine Geldfrage, Pocho, glaube ich. Erstens das und zweitens bin ich mir sicher, dass er sich da auch eigentlich keine Schuld bewusst ist. Er wollte nur das Beste. Das ist so wie früher, als die Grenzen aufgingen. Ja, aber merkt denn niemand, dass das ein total totalistisches und diktatorisches Verhalten ist, was der an ihm hat? Das merkt jeder, aber Pocho, du weißt genauso gut wie ich, dass die darüber, sag ich mal, sehr ausgiebig berichten, auch ein Stück weit davon leben, dass es diese FIFA und diese UEFA gibt. Sprich, ihr Metier ist der Fußball und jetzt möchte ich mal in Abrede stellen, dass die sich ihr eigenes Grab schaufeln werden. Also ich sage nicht, dass der Fußball jemals sterben könnte, aber wenn du das wirklich bis in die Tiefe aufklären würdest, würde der Fußball extremen Schaden davon nehmen und ich weiß nicht, ob wir dann noch ähnlich viel Geld da im Umlauf sehen würden, wie es jetzt der Fall ist. Weil, ja, es würde halt Klagen ohne Ende geben. Die Leute würden sich wahrscheinlich abwenden, weil sie dem Ganzen also einfach nicht mehr richtig Glauben schenken, was da so abgeht. Die Fans und so, die wirklich harten Fans, die würden natürlich dann niemals abwandern. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Fußball, wenn man das bis ins Detail aufklären möchte, erheblichen Schaden erleiden würde. Das denke ich schon. Und deswegen sage ich, eigentlich wäre doch das richtige Zeichen, als Verband zu sagen, nee, wir treten nicht mehr unter diesem Banner an. Aber es macht keiner und das wirkt auf mich irgendwie komisch, weil das wäre doch das Erste, was du machen würdest. Warte mal, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt nehme ich wieder einen UFC-Vergleich, ja. Mhm. Als John Jones da mit seiner Fahrerflucht erwischt wurde, hat Reebok zum Beispiel sofort gesagt, mit dem Mann möchten wir nichts mehr zu tun haben. Der schadet unserem Image, wir möchten den nicht mehr sponsern. Nun ist das kein Sponsoring, das ist mir schon klar, aber hier wird ja klar, dass eine komplette Organisation, ein kompletter Dachverband bescheißt, wo es nur geht und Schmiergelder annimmt. Es geht nur noch über Vitamin B. Das ist also wirklich mafiös, siehst du da was da geht. Siehst du da eher ein gesellschaftliches als ein Verbandsproblem allgemein an? Nee, oder? Ich sehe da das Problem, dass die alle mit unter einer Decke stecken und denselben Dreck am Stecken haben. Ich unterstelle, dass es beim DFB auf kleiner Ebene genauso läuft. Ja, exakt genauso, das unterstelle ich ganz genauso. Das läuft auch im kleinsten Stadtverein genauso. Da hast du absolut recht. Ja. Das ist ja genau das Gleiche mit der WM, wo alle auf einmal so tun, na Mensch, also überall, also wir haben uns ja selber hingestellt als Deutschland und gesagt, hier Katar, das und Russland, was für eine Schweinerei. Aber wir gehen davon aus, nee, wir würden natürlich niemals schmieren, wir Deutsche, wir müssten niemals schmieren. Die WM findet in Ländern statt, da fässt er dir an die Birne, ja, wie sowas zustande kommen kann. Und das fängt nicht bei Katar an, sondern das fängt bei mir schon bei Südafrika an. Und auch selbst Japan. Brasilien, genauso. Genau, Brasilien, Japan, Korea kann man vielleicht auch drüber diskutieren, weil es einfach, ja, irgendwie aus meiner Sicht nicht so viel Sinn macht, auf einem komplett fremden Kontinent da die WM auszutragen. Dagegen habe ich noch nicht mal was. Nee, ich meine das nur so, dass die meisten Spieler, die da spielen, ja, die spielen in Europa Fußball. So, und da würde es aus meiner Sicht halt mehr Sinn machen, wenn man das dann auch in Europa austrägt, beziehungsweise sag ich mal jetzt nicht unbedingt mit einem Zeitversatz von, weiß ich nicht, wie viele Stunden das waren, 14 oder 12 Stunden. Ja, klar. Das, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber wie du sagst, das lasse ich mir auch noch gefallen, dass die in Japan und Korea stattfindet, aber so Länder wie Brasilien und Südafrika, Katar, selbst Russland, finde ich ein bisschen albern, dass da davon ausgegangen wird, ja, also. Ich habe ein Problem damit, wenn das in Ländern stattfindet, wie jetzt in Russland, wobei ich an sich ja nichts gegen Russland habe, aber gegen die Führung an sich, die da im Moment stattfindet, wo einfach Menschenrechte und so weiter mit Füßen getreten werden. Dann kannst du da nicht, du kannst nicht 2006 eine EM veranstalten, wo, die du nennst, die Welt zu Gast bei Freunden. Ja? Dieses Motto vergessen wir ja nicht mehr. Und den hosenlosen Löwen. Und auf der anderen Seite hast du dann Länder, wo noch nicht, wo Leute verfolgt werden, die einfach nur heiraten wollen, weil sie homosexuell sind. Und da willst du eine WM veranstalten. Das geht ist, nicht. Das ist lächerlich. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist lächerlich. Das geht nicht. Ja, und das führt ja dann noch weiterhin zu einem Aspekt, wenn wir die letzte WM in Brasilien nehmen, wo riesige Stadien und so weiter für viel Geld gebaut werden und die Leute und die Kinder nichts zu fressen haben auf der Straße. Und das weiß ja jeder. Also ja, eben. Das meine ich ja eben. Die Verbände wissen das und denken sich, ja, naja, ja, das kriegt man schon irgendwie wieder hin. Aber man merkt halt, dass wirklich nicht nur die oberen vier irgendwie die Hände aufmachen, sondern im Endeffekt bis in die kleinsten Ebenen die Leute bescheißen und betrügen und ich verstehe nicht, wie man da einfach so weitermachen kann, als wäre nichts. Klar, jetzt wird halt der Blatter da mal irgendwann abgeschossen, aber das ändert sich mit Sicherheit nicht. Da gibt's den Nächsten, der die Hand aufmachen wird. Also ja, sehr, sehr merkwürdig und auch verstörend, muss ich fast schon sagen, für einen Fußballfan. Ganz kurz noch, Bruno Labbadia, auch rausgeflogen im Achtelfinale. Bisschen unter Wert verkauft, wenn du mich fragst, weil Labbadia aus meiner Sicht gute Arbeit geleistet hat, wenn man das Jahr 2015 jetzt mal herannimmt. Als er dann nach Hamburg gegangen ist, lag der Verein wirklich, oder ja, war am Arsch, kann man nicht anders sagen. Und Labbadia hat den HSV wieder zu einer mittelmäßig guten Mannschaft gemacht. Also ich würde schon sagen, dass der HSV so einen Top-10-Platz erreichen kann in dieser Spielzeit. Und das wird mir so ein bisschen zu wenig gewürdigt hier in dem Achtelfinale. Weil der Streich halt auch weitergekommen ist, der natürlich menschlich 1A ist, aber einfach so von den Erfolgen her hätte ich Labbadia vor Streich gestellt. Ja, man muss ja auch bei so einer Wahl immer davon ausgehen, dass man eigentlich das Sportliche nach vorne stellt. Tut man aber nicht. Besonders wenn du diese vier Auswahlmöglichkeiten hast und einen wählen darfst, dann wählst du ja erstmal nur den, der dir am sympathischsten ist. Und das ist der Streich. Und das ist Streichi. Ne? Da haben wir es wieder. Labbadia muss einfach an seinem Image arbeiten. Ja, das muss er sowieso. Das muss er aber ganz, ganz besonders. Aber das muss der ganze HSV, um das mal zu sagen. Ja, das dauert noch eine Weile. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wer eine schlechtere Reputation hat, die FIFA oder der HSV. Aber ja, die haben beide haben eine ähnlich gute Führung, wenn du diesen Sarkasmus direkt erkennst. Ja? Ähnlich gute Führung, die Gegenstände in Rucksäcken tragen oder ne, sonst irgendwas. Meinst du, der Platter könnte mal irgendwann HSV-Präsident werden? Oh, das wäre schön. Oh, Ricky. Ja. Oh, das wäre so schön. Der Platini macht einen Präsident, macht einen Manager. Die Kassenwart macht der. Er macht einen dritten Kassenwart. Das wäre schön. Nee, da finde ich, sollte Magath hin. Also gerade Magath hat ein gutes Händchen, was Geld angeht, glaube ich. Der ist doch jetzt irgendwo in Japan oder so unterwegs, ne? Als Dolmetscher? Nee, kann natürlich nicht sein. Ah, nee. Viertes Achtelfinale und damit das letzte Achtelfinale. Da kommen wir jetzt ja zu André Schubert. Hat sich durchgesetzt gegen Jürgen Klopp, der auf Platz 2 gelandet ist, Dirk Schuster und Alois Schwarz. Viele haben sich gewundert, wer ist eigentlich Alois Schwarz? Der ist vom SV Sandhausen und hat diesen kleinen schwäbischen Verein relativ weit in der zweiten Liga nach oben geführt. Dirk Schuster mit Darmstadt, also ja, da werden wir nachher bei den Mannschaften nochmal drauf zu sprechen kommen. Finde ich, hat eigentlich wirklich gute Arbeit geleistet und jetzt sind wir wahrscheinlich wieder bei dem Punkt, dass eine Sympathie eine Rolle spielt, weil eigentlich hat Dirk Schuster für mich mehr geleistet als Trainer 2015 als Jürgen Klopp, der Dirk Schuster sozusagen outgerankt hat. Ja, muss man eigentlich so sagen, mit den gleichen Voraussetzungen, über die wir eben gesprochen haben. Denn was da in Darmstadt passiert ist, habe ich ja auch in den letzten Ausgaben oft gesagt, dass ich das ganz cool fand. Und auch da ist es dann halt auch, dass die Führung da eine Sympathie irgendwie darstellt. Nichtsdestotrotz glaube ich jetzt nach der Hinrunde, um das mal so zu sagen, dass das vielleicht auch alles eine ganz, ganz große Seifenblase sein wird. Das kann auch passieren. Meinst du, die schmieren ab? Ja, ich habe da ein bisschen Angst. Wer schmiert eher ab? Darmstadt oder Klopp bei Liverpool? Oh, weil das auch ist gar da keine... ist ja nicht mehr alles Gold, was glänzt. Oh, das ist sehr schön gesagt. Da hast du natürlich vollkommen recht. Klopp ist the normal one und Klopp bleibt the normal one. Jetzt haben sie erstmal gegen den Tabellenersten gewonnen, nachdem sie drei Spiele verloren haben, die Jungs aus Liverpool. Ich möchte da auch nochmal diesen Clubnamen nennen. Ich finde ja, Leicester ist eines der tollsten Städtenamen, den es überhaupt gibt, wenn es dann so geschrieben ist. Ich habe gestern erst erfahren, dass da jetzt Christian Fuchs spielt. Ja, Christian Fuchs spielt. Und plötzlich hat er eine normale Frisur. Frage ich, liegt das an Schalke, dass du da rumrennst wie so ein Prolet? Also. Du mit deiner Abneigung gegen langhaarige Männer. Naja, ich habe nichts gegen langhaarige Männer, aber muss halt nicht sein. Okay. Langhaarschlamper, sagen wir hier. Langhaariger Bombenleger hat man bei uns früher mal gesagt. Tja, so unterscheiden sich die Menschen. So. Ja, also was denkst du? Klopp, zieht er es durch in Liverpool? Wird das Er wird es durchziehen, aber ich glaube, dass diese Art und Weise, die Guardiola jetzt an den Tag gelegt hat, auch vielleicht bei Klopp ein bisschen Einzug hält, dass er jetzt diesen Verein gegebenenfalls wieder dahin zurückführt, wo er hin möchte, dadurch einen großen Erfolg auf internationaler Bühne feiert und dann aber auch zum FC Bayern zurückgeht nach Ancelotti. Ach, du tippst darauf, dass Klopp die Bayern... Ja, Klopp geht entweder zu Bayern oder wird Nationaltrainer, eins von beiden. Ich würde eher sagen, er wird Nationaltrainer, aber das werden wir hier bei Fair Eckenswalber wahrscheinlich dann als erster vermelden, wenn es soweit ist. Ja, er meldet sich auch zuerst bei uns. Selbstverständlich. Also das, ja. Viertelfinale. Lucien Favre, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Jürgen Klopp. Das war wirklich richtig eng. Pep Guardiola hat sich als erster durchgesetzt mit 29%, dann auf Platz 2 Thomas Tuchel mit 27%, Lucien Favre mit 23% und Klopp mit 21%. Also, man kann wirklich sagen, alle waren gleich auf. Sind wahrscheinlich nur 2-3 Stimmen Unterschied gewesen, die da zwischen Platz 1 und Platz 4 standen. Daran merkst du aber auch, dass unsere Hörer wirklich eine repräsentative Meinung abgeben können. Ja, ich muss auch noch mal sagen, ich muss mal was zu diesem Prozedere sagen. Ich habe das immer so gemacht, es gab ja, wie gesagt, 4 Achtelfinals und vom ersten Achtelfinale habe ich in das erste Viertelfinale gesteckt und den zweiten vom ersten Achtelfinale in das zweite Viertelfinale. Dann die nächste Partie im Achtelfinale, da habe ich den ersten ins zweite Viertelfinale gesteckt und den zweiten ins erste Viertelfinale und so weiter und so fort. Und die Mischung sowohl bei Spieler des Jahres als auch jetzt bei Trainer des Jahres fand ich hervorragend, weil ich kann ja schon mal das zweite Viertelfinale vorwegnehmen, da war Ralf Hasenhüttl, Paul Dardai, Christian Streich und André Schubert mit dabei. Das sind eher so Trainer-Novizen, ja, und neue Trainer, die man jetzt nicht so häufig hört, oder noch nicht so lange kennt, so muss man es richtig sagen. Und Favre, Guardiola, Tuchel und Klopp, ja, die kennt man halt und die haben sich die Eingesessenen halt. Genau, einen Ruf erarbeitet. Das finde ich aber ganz schön, dass man da nochmal so ein bisschen dann für das Halbfinale eine Mischung zusammenkriegt, dass auch Trainer dabei sind, die auf Anhieb jetzt nicht einem in den Kopf schießen, wenn man von Trainer des Jahres spricht. So. Ja, du hast durch diese Art und Weise natürlich auch so eine Art Gruppenkopfsystem eingeführt. Ne? Genau. So kann man auf jeden Fall so hatten Leute eine größere Chance weiterzukommen, die du eben als nicht so bekannt bezeichnet hast. Genau. Und ich denke, genau das führt auch dahin, dass wir da, auch wenn es natürlich an manchen Stellen mal ein bisschen lustig gemeint ist, die Ernsthaftigkeit und die Repräsentativität der Umfrage echt darstellen können. Das ist echt gut gelungen. Das sehe ich auch so. Also zurück zum ersten Viertelfinale, Klopp raus und Favre raus. Kurzes Wort noch zu Lucien Favre. Da habe ich jetzt mitbekommen, dass der in Frankreich irgendwie... Ja, er ist bei... Er ist bei verschiedenen französischen Vereinen im Gespräch. Klar, es gibt keine Sprachbarriere und so weiter. Es wurde ja auch öfters in der erfolgreichen Zeit bei Gladbach darüber gesprochen, dass er nach Frankreich gehen soll. Ich glaube ja immer noch, dass der unterm Jünter-Kostüm in Gladbach steckt und in Wahrheit jetzt mittlerweile das Maskottchen macht. Das wäre natürlich schön, wenn das der große Payoff ist im Finale. Dass Jünter den Kopf abnimmt und Lucien ist drunter. Ja. Über Klopp haben wir gerade eben schon geredet. Tuchel und Guardiola sind die zwei, habe ich gesagt, die weitergekommen sind. Da werden wir gleich noch drüber reden. Zweites Viertelfinale. Ralf Hasenhüttl oder Ralp, wie du ihn nennst. Ralf Hasenhüttl und Paul Dardai fliegen raus. Also was der Dardai da in Berlin geleistet hat bislang, ist wirklich, wie du es schon richtig sagst, unfassbar. Und eigentlich ist hier das Thema repräsentative Umfrage vielleicht ein bisschen schiefgegangen. Denn auch hier, würde ich sagen, hat Streich davon profitiert, dass er einfach so ein herzensguter Mensch ist. Und ja, muss ja auch mal so sehen. Die Leute hören uns nicht unbedingt zu, weil wir immer die Leute sind, die alles stringent 0815 nach vorne machen. Und genau deswegen mögen sie auch Leute wie Streich. Wir spielen auch mal hinten rum. Die spielen auch mal hinten rum und dann müssen wir auch mal mit dem Fahrrad zum Training fahren. Ja, so. Und da muss das ja auch funktionieren. Und dass dann natürlich so ein Streich weiterkommt, ist vielleicht nicht repräsentativ, besonders nicht, wenn Paul Dardai rausfliegt. Aber ich denke auch, dass einer unserer Hörer, der Kebo, dass er als Berlin-Fan sehr gut damit leben kann, dass sein Trainer vielleicht im Halbfinale, im Viertelfinale rausfliegt, aber seine Mannschaft am Ende vielleicht, sagen wir Vierter wird. Dritter müssen die nicht unbedingt werden, da würde ich gerne hin mit meiner Mannschaft. Das kann aber ich gut nachvollziehen. Ich im Nachhinein bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Dardai es nicht ins Halbfinale geschafft hat, weil der Streich leistet mit Sicherheit gute Arbeit in Freiburg. Da braucht man gar nicht drüber reden, aber er ist halt abgestiegen. So. Und dann kann ich fast nicht sagen, dass der zu den besten 4 Trainern 2015 gehört. Deswegen hier hat unser Voting so ein bisschen eine kleine Delle bekommen, muss man sagen. Aber ist ja auch schön, weil es diesen Sympathietouch hat. Dieses Augenzwinkern in diesem Voting ist doch was Schönes. Kleines Ausrufezeichen hier in diesem Viertelfinale. Schubert dominiert sein Viertelfinale für 40% der Stimmen. 40% der Stimmen. Unfassbar. Einfach mal so ins Halbfinale geflügt. Und da standen dann Pep Guardiola, André Schubert, Thomas Tuchel und eben Christian Streich. Und man muss ganz ehrlich sagen, es war relativ schnell klar, welche zwei es ins Finale schaffen. Denn Guardiola und Streich sind wirklich abgeschlagen, Dritter und Vierter geworden. Schubert und Tuchel haben es ins Finale geschafft. Überrascht, dass Guardiola nur 18% bekommen hat? Ja, und sogar überrascht darüber, dass Tuchel ins Finale gekommen ist. Denn man darf nicht vergessen, er hat ja ein halbes Jahr überhaupt nichts gemacht. Das ist richtig, aber er hat im Endeffekt, also ich weiß nicht, wie waren deine Erwartungen? Hast du gedacht, dass er wirklich mit Dortmund da so eine fulminante Siegesserie am Anfang hinlegt? Das war ja schon beeindruckend. War beeindruckend, klar, besonders nach der letzten Saison und der letzten Hinrunde unter Klopp. Andererseits bin ich davon ausgegangen, weil ich weiß, dass Thomas Tuchel einer ist, der so stark arbeitet wie kaum ein Zweiter. Andererseits weißt du von meiner Abneigung gegen Thomas Tuchel, die wirklich seinesgleichen sucht. Und das ist richtig. Von daher. Aber fachlich gesehen muss man das einfach mal nach oben stellen, dass er diese Mannschaft, die sicher sehr, sehr satt war, um das Wort auch nochmal zu benutzen, unter Klopp, da wieder dahin geführt hat, dass es dazu gekommen ist, dass sie wirklich an eine Stelle kommen, wo sie hingehören und auch noch dabei guten Fußball spielen. Ja, das kann man nicht in Abrede stellen. Pop heißt ja gar nicht. Pep Guardiola hat, glaube ich, so ein bisschen darunter gelitten, dass seine Rückrunde nicht besonders gut war mit den Bayern. Ja, besonders nach der Zeit, als sie dann schon Meister waren. Ne? Ja, und ich glaube, dass es da natürlich dann ganz entscheidend ist, ein guter Trainer zu sein und die Mannschaft wieder einzufangen, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, vielleicht Spieler rauszunehmen, die nicht ganz so hungrig sind, die nicht ganz so wild darauf sind, oder nicht alles, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, weil ich denke ja nicht, dass der Spieler bewusst nicht alles gibt, aber es ist halt dann einfach so, ja Mensch, wir sind ja schon Meister und muss jetzt nicht unbedingt hier mit 110% in den Zweikampf gehen, unter Umständen verletze ich mich, kann dann nicht im Champions League Halbfinale oder Viertelfinale spielen, aber das muss eigentlich ein Trainer rausspüren oder rausfinden und dann die Spieler aussortieren, gerade wenn du so einen gut besetzten Kader hast wie die Bayern. Weißt du, und du hast ja nichts mehr zu verlieren, wenn du dann halt einen sehr jungen Spieler reinbringst in eine Mannschaft, die sowieso ja schon Meister ist. Warum macht er das dann nicht? Ich meine, ich habe natürlich aus meiner Position heraus leicht reden, aber ich glaube schon, dass ein sehr guter Trainer es schafft, auch dann noch eine Mannschaft zu motivieren, wenn sie schon den Titel innehaben. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt bei Guardiola. Auf jeden Fall. Auch dieses... Es ist mir egal, was jetzt an Ergebnissen kommt, in dieser Aussage, wir haben die Bundesliga gewonnen und Punkt. Das stört auch den allgemeinen Fan sehr. Mich stört auch oft seine Art, ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob ich mich jetzt darauf eingeschossen habe, aber eigentlich war es schon immer so, wenn ich darüber nachdenke, dass er halt immer so ein bisschen von oben herab Leute behandelt. Also, was heißt Leute? Meistens sind es dann die Pressevertreter. Also, er hat manchmal schon eine unangenehme Art, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Ja, er hat halt Erfolg gehabt bislang als Trainer. Aber die letzte Saison, nur Meisterschaft, ist ja für Bayern eigentlich fast schon eine verschenkte Saison, wenn du nur einen Titel holst. Ja. Also von daher, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Die Rückrunde, wenn er da schon als Man City Trainer feststeht und Ancelotti als Nachfolger von ihm. Ich könnte mir vorstellen, dass die Rückrunde vielleicht an Spannung gewinnt. Da bin ich mal gespannt. Ich auch, ja. Ich könnte mir genau das vorstellen, um das kurz noch einzuwerfen, dass durch diese Art und Weise, wie das jetzt alles vonstatten gekommen ist, dass wir vielleicht doch nochmal einen kleinen Einbruch des FC Bayern sehen. Ob es dazu reicht, dass jemand anders Meister wird, wage ich zu bezweifeln, aber vielleicht wird es nochmal spannend. Ja, als Bundesliga-Fan wünscht man sich das vielleicht schon. Finale, Tuchel gegen Schubert und es war eng. Es war sehr eng, aber am Ende setzt sich André Schubert durch. 58%, Pocho, für deinen Gladbacher Retter, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, muss man schon fast so sagen. The Wunderkind wird er ja nur noch genannt. Alex Reid? Ja, nein, André Schubert in dem Fall. André Schubert. Tuchel aber, wie gesagt, mit 42%, doch beachtlich, da er sich im Finale geschlagen. Aber unterm Strich, aus meiner Sicht, André Schubert, das geht klar. Trainer des Jahres. Ich weiß, er hat natürlich jetzt noch nicht so lange das Zepter in der Hand, sage ich jetzt mal. Aber die Mannschaft, und dazu wirst du bestimmt gleich noch mehr sagen können, lag wirklich am Boden. Und die Mannschaft dann wieder aufzurichten und im Endeffekt diesen Dreck, den sie sich da eingefangen haben, zu Beginn der Spielzeit abzustreifen das fand ich schon beeindruckend, wie gut er das hinbekommen hat und das eigentlich auch jetzt durchgezogen hat, auch als er jetzt so ein kleines Tief mal hatte und im DFB-Pokal rausgeflogen ist. Ich glaube auch gegen wen haben sie da verloren in der Champions League? so unglücklich? Manu. Gegen Manu. Manu, Quatsch, Manchester City. Manchester City, genau. Ja, dass er sie dann wieder aufgerichtet hat. Also das ist eine extreme Stärke von ihm. Also scheint jedenfalls so. Ja, und auf jeden Fall auch das, dass er den Leuten wieder eine Art Selbstvertrauen gegeben hat, nicht nur, sondern er geht ja mit einer viel herzlicheren und nahbareren Art an die Sache ran, als das Lucien Favre gemacht hat. Ich glaube, Das ist sein größter Erfolg, den er da geleistet hat. Also zu Recht, definitiv finde ich unser Vier-Ecken-2-11er Trainer des Jahres. Jetzt kann man natürlich vielleicht sagen, wenn ich so ein bisschen darüber nachdenke, Paul Dardai hat so übers komplette Jahr hinweg die größeren Leistungen vollbracht, einfach diese Mannschaft vom Abstieg bewahrt, jetzt in Richtung Champions League geführt, kann man schon so sehen, da kann man sich mit Sicherheit drüber streiten, aber von den beiden, die es ins Finale geschafft haben, ist wohl auch der Tuchel, der Dortmund da übernimmt und relativ schnell wieder Dortmund dahin führt, wo sie eigentlich hingehören, nämlich auf Platz 2 der Liga. Ja, also es ist ein schönes Finale und ich kann aber mit André Schubert als Trainer des Jahres leben, ja, kann man so sagen. Definitiv. Kommen wir zu Mannschaft des Jahres. Da gab es nur 8 Mannschaften, die ich ausgewählt habe, weil es aus meiner Sicht wenig Sinn macht, da jetzt mit irgendwelchen Mannschaften was zu machen, die... Die am Ende der Saison 13. oder so geworden sind. Halt knicken. Deswegen habe ich mich für Bayern als Meister selbstverständlich entschieden. Gladbach, in Anführungsstrichen Überraschungsmannschaft, die es in die Champions League geschafft haben. Okay, ja. Ingolstadt natürlich wegen dem Aufstieg und der guten Bundesliga-Hinrunde. Hertha BSC, braucht man nicht drüber reden, haben wir gerade eben. Dortmund, mit Sicherheit auch ein Kandidat, den man da erwähnen muss. Augsburg, da habe ich mich lang mit schwer getan, aber die haben halt eine klasse Rückrunde gespielt, haben sich da in die Euroleague gespielt, deswegen habe ich die berücksichtigt. Darmstadt, auch da der Aufstieg ausschlaggebend und Wolfsburg als Pokalsieger noch mit dabei. Das waren die 8 Mannschaften, die ich ausgewählt habe. Und im ersten Viertelfinale, Pocho, wurde es gleich richtig, richtig eng. Ja, und leider Gottes zu eng für deine Gladbacher. Ja, mit 34% haben sich die Bayern durchgesetzt, dicht gefolgt von Hertha BSC mit 32% und die Gladbacher mit 31%. Ja. Das war eine Stimme, Pocho, Stimme, die dazu geführt hat, dass die Gladbacher ausgeschieden sind. Oh. Ingolstadt weit abgeschlagen mit nur 3%. Oh. Was sagst du zu dem Viertelfinale? Wenn du jetzt abstimmen könntest, welche 2 Mannschaften würdest du da rausziehen und ins Halbfinale schicken? Um wieder diesen Kreis zu schließen, um die Repräsentativität da rauszuholen, kann man das schon so machen, das Ergebnis. Aber mir blutet natürlich ein bisschen das Herz, dass es da an einer Stimme scheitert. Aber gut, so war es auch damals im Griffenbrucher Stadtrat, als wir im Jahr 2001 die KPD neu gegründet haben bei uns in der Oberstufe. Da haben wir es auch nicht bis dahin geschafft. Also manchmal muss man halt verlieren, um gewinnen zu können. Aus meiner Sicht würde ich aber fast sagen, dass Gladbach und Hertha es aus dieser Gruppe eher verdient hätten. Ja. Bayern haben mich in der Rückrunde 2015 enttäuscht. Ja, aber da muss man halt auch immer das Insgesamte sehen, vielleicht auch was Bayern für den deutschen Fußball international und so weiter tut. Das ist schon okay. Das können wir dann mit einem Lebenswerktitel auszeichnen. Aber oh ja, den will ja sowieso jeder haben, diesen Lebenswerktitel. Ne? Den ich glaube, das. Ja, ich glaube, aber das ist wirklich der schlimmste Titel, den du in jeder Hinsicht bekommen kannst. Aber Gladbach, die sich da wirklich durch dieses Tal gekämpft haben, hätten hier schon eine Halbfinalteilnahme verdient gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ingolstadt leider nur mit 3%. Das wird auch nicht so richtig gewürdigt, vielleicht wie, weil ich glaube, viele denken auch so, ja, da steht Audi dahinter und so, aber Audi pulvert da gar nicht so viel Kohle rein. Also die unterstützen den Verein, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht so wie bei Wolfsburg oder so, dass da Millionen und Millionen reingesteckt werden. Das ist eine relativ humane Partnerschaft. Ja. Erstens das, und aber ich darf für Ingolstadt überhaupt nichts sagen, weil die haben meine Mannschaft so kaputt getreten im Spiel gegen uns. Das stimmt. Dass ich da sagen muss, Sautruppe. Absolute Sautruppe. Das ist richtig. 3% nicht verdient. Also das, okay. Dann möchte ich dagegen gar nicht wettern. Das zweite Viertelfinale wurde gewonnen von Borussia Dortmund. 47% haben für die Dortmunder abgestimmt. Auf Platz 2, Überraschung, Darmstadt 98, 27%. Wolfsburg raus mit 14%, Augsburg auch raus mit 12%. Ich glaube, den Augsburgern ist dann so ein bisschen die Hinrunde auf die Füße gefallen. Ich kann es nachvollziehen, dass man Augsburg hier wenig Stimmen gibt, wenig Prozente gibt, weil sie halt wirklich enttäuscht haben in dieser Hinrunde bislang. Mhm. Erstens das und zweitens, weil da auch eben, wie ich eben genannt habe, immer diese Antipathie ein bisschen mitspielt. Und das ist bei so einer Umfrage, wenn es Augsburg? Leute, Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich mag die eigentlich. Ich glaube aber, dass viele da irgendwie was gegen haben. Warum auch immer. Bei Wolfsburg stimme ich dir nee, da. Nee, bei Wolfsburg auf jeden Fall, klar. Ja. Aber bei Augsburg habe ich manchmal auch das Gefühl. Und Wolfsburg wird ähnlich wie Augsburg auch unter der Hinrunde gelitten haben hier. Ja, ja, ja. Deswegen sind sie raus. Gut, jetzt beim Halbfinale habe ich das ein bisschen anders gemacht. Da habe ich nämlich zwei Halbfinals gemacht, damit wir doch ein paar mehr Partien haben, die wir abstimmen können. Und ich habe natürlich den ersten des ersten Viertelfinales gegen den zweiten des zweiten Viertelfinales und so weiter und so fort. Und dann gab es ja hier auch schon die erste riesengroße Überraschung im Halbfinale. Darmstadt 98, FC Bayern München, Endstand 64-36. Darmstadt haut die Bayern raus. Ja. Hättest du damit gerechnet, Bojan? Nein, nein, wie kann man damit rechnen? Aber es ist irgendwo auch ein Zeichen dafür, dass wir bei so einer Umfrage natürlich immer Überraschungen erleben, weil dann auch vielleicht in dem Moment die Leute richtig abgestimmt haben und auch vielleicht, weil die Bayern-Fans einfach zu satt waren. Weil sie gesagt haben, bei diesen Umfragen sowieso aufgefallen. Fast alle Fans so von den diversen Vereinen, Spielern und Trainern haben das retweetet, haben sogar mal kurz was dazu geschrieben. Hier, Darmstadt-Fans unterstützt uns und so. Außer von den Bayern, da kam nie was. Ja, die sind zu satt. Die haben es nicht nötig. Denken die, muss man dazu sagen. Ja. Aber sie haben es ja nicht geschafft hier. Und dann hätten sie es nötig gehabt. Wobei ich damit leben kann, weil man muss sich halt einfach wirklich mal vor Augen halten, dass Darmstadt diesen Komplettdurchmarsch von der Regionalliga oder von der dritten Liga bis in die Bundesliga geschafft hat. Und Darmstadt ist nun wirklich kein Hoffenheim. Also da ist wenig Kohle da und es ist wirklich eine beachtliche Leistung. Und die stehen über dem Strich, oder? Stehen über dem Strich jetzt in der Winterpause. Und da kann ich schon nachvollziehen, warum man sagt, du, das ist als Mannschaft gesehen wirklich eine stärkere Leistung als der FC Bayern, der in der Rückrunde das DFB-Pokalfinale verliert und auch sonst in der Champions League nicht mehr so gut aussieht und von Real Madrid aus der Champions League geschossen wird. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man Darmstadt hier ein bisschen weiter vorne sieht. Also ich kann damit leben, dass die es ins Finale geschafft haben, aber es klingt natürlich lustig. Es klingt lustig. Es ist auch vielleicht, wenn man da mit anderen Aspekten beziehungsweise Bewertungspunkten rangeht, vielleicht die falsche Wahl. Aber eine falsche Wahl bei einer Umfrage hinzustellen oder bei einer Wahl an sich ist ja sowieso das Falsche. Habe ich da Olaf gehört? Nee, das ist meine Tochter, die... Die Olaf nachmacht? Ja, ja, die ahmt jetzt gerade die Katze nach. Also meine Tochter hat ja hier auch den Spitznamen Heinz Hielmann. Und kann praktisch Tierlaute nachahmen. Also das ist. Ja. Deine Tochter heißt Heinz Sielmann. Ja. Diese possierlichen Tierchen haben es geschafft, durch ihre Darstellung wirklich nach vorne zu gehen. Pocho, den meinst du, ne? Wir kommen aus derselben Epoche. Ja, es ist wirklich so, oder? Da ja, merkt man es wieder. Kein Mensch weiß, worüber wir reden. Wir sind einfach alte Säcke. Nein, nein, wir sind. Round 36 fand ich übrigens ganz toll, um das mal so zu sagen. Ne? Absolut. Ja. Zweites Halbfinale. Pocho, da war es wieder ganz, ganz eng. Und ja, ich sag's gleich. Hertha BSC, Borussia Dortmund, 53% haben für die Hertha abgestimmt und Dortmund scheitert wieder ganz knapp, ähnlich wie beim Trainer des Jahres, da ist Tuchel ja auch nur ganz knapp an André Schubert gescheitert. Mhm. Hier auch die Hertha-Fans einfach ein bisschen mehr abgestimmt, auch da gab's dann nicht nur den Kevo, sondern auch andere Hertha-Fans, die plötzlich 4-Ecken-2-Elfer gefollowt sind und das Ganze immer wieder retweetet haben, gefafft haben und vielleicht dafür gesorgt haben, dass ihre Hertha es ins Finale schafft. Auch hier die Frage, überrascht oder sagst du, nee, das hat sich die Hertha wirklich verdient, 2015 ein Bombenjahr eingelegt, Abstieg verhindert, Champions League Platz erreicht, zu Recht im Finale? Ja, auf jeden Fall zu Recht im Finale, denn das passt schon, das kann man so lassen und das ist irgendwo ein Zeichen auch dafür, auf das ganze Jahr gesehen, was da das Richtige ist. Also ich glaube schon, dass das so auf jeden Fall rechtfertigt ist. Sehe ich ähnlich. Also Dortmund natürlich richtig gut gespielt und vielleicht auch so die Mannschaft insgesamt natürlich die bessere Mannschaft und auch mit besseren Spielern. Die Spiele sind mit Sicherheit auch schöner anzuschauen als wie das, was Hertha da so spielt. Aber mit den Mitteln so viel Erfolg zu haben, das muss man würdigen und das wurde auch gewürdigt, nämlich im Finale, ein überraschendes Finale, Hertha BSC Berlin gegen Darmstadt 98 und da hat Darmstadt 98 dann wirklich ihren Meister gefunden in Form von Hertha BSC Berlin. 65% haben sich für die Berliner entschieden als Mannschaft des Jahres. Und ich sehe das genauso, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man 2015 nimmt, ist das wirklich die Mannschaft, die mich am meisten beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, genau. Und das ist ja dann auch wirklich ein ausschlaggebender Punkt, warum das absolut verdient ist, dass da halt diese Mannschaften sind. Und auch, dass diese Mannschaften durch ihre Leistung aufs ganze Jahr gesehen damit auch belohnt werden, dass sie dann da stehen. Das ist schon absolut okay so. Also ja, das muss man ja wirklich nochmal herausstellen, dass das jetzt, also im ersten Moment, wenn mir das jemand vorher so sagen würde, dann würde ich schon sagen, ah, das ist ja Quatsch, also da macht sich ja jemanden Spaß und so. Aber nein, in dem Fall wirklich schöne repräsentative Umfrage aus meiner Sicht mit einem Ausgang, der gerechtfertigt ist. Also Glückwunsch an Hertha und an ihre Fans, die dazu natürlich beigetragen haben, dass ihre Mannschaft auf Platz 1 gelandet ist. So, dann kommen wir zur letzten Kategorie, die aktuell noch läuft, aber die Tendenz ist im Endeffekt schon so eindeutig, dass wir darüber reden können. Es geht um den Spieler des Jahres. 16 Spieler standen zur Auswahl. Es gibt also wieder ein Achtelfinale. Und das erste Achtelfinale war bestückt. Und Pocho, ich weiß, jetzt wird es schwierig für dich, weil für die Gladbacher war nicht viel zu holen bei dieser bei diesem Voting. Also, Douglas Costa, der Raphael, Kevin De Bruyne und Chicharito. Das waren die ersten vier, die in einem Achtelfinale zusammengewürfelt wurden von uns in der letzten Ausgabe, dürftet ihr gehört haben. Douglas Costa und Chicharito haben es im ersten Achtelfinale geschafft. Dein Raphael ist raus und überraschenderweise Kevin De Bruyne nur 16%. Ja, also, wenn hab ich auch mal gedacht. Ja, also, der hat in der Rückrunde den Unterschied gemacht und wie wichtig dieser Spieler ist und war, merkt man eigentlich erst jetzt, als er nicht mehr für Wolfsburg gespielt hat. Und wenn man sich jetzt De Bruyne anguckt in City oder bei Manchester City, was der da abliefert, das ist einfach großartig. Und ich hätte gedacht, dass er es ins Viertelfinale schafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mindestens das. Also auch was er natürlich über die ganze Saison, er ist nicht umsonst Spieler des Jahres geworden und so weiter. Da hätte ich eigentlich auch erwartet, dass er mindestens bis ins Finale durchrutscht, aber es kommt halt anders, als man denkt. Raphael, ja, ich bin mir sicher, dass du ihn magst. Ja, aber er hat schon eine sehr mittelmäßige Hinrunde gespielt. Ja. Oder? Ja. Aber du findest ihn halt so klasse. Ich finde ihn halt toll. Ja, ich hätte ihn gerne, also gar keine Frage. Ich würde hier in Stuttgart, glaube ich, nackig auf der Straße tanzen, wenn immer wenn ich das sage, muss ich lachen. Robin Dutt, wenn Robin Dutt bekannt geben würde, dass der Raphael das Stuttgarter Trikot sich überstreifen würde. Ich würde sehr feiern, wenn er ihn so bezeichnen würde. Der Raphael. Wir haben der Raphael verpflichtet. Der Raphael. Ja, also, aber ich finde schon Chicharito mit seiner klasse Hinrunde jetzt hier in Leverkusen. Irgendeine Statistik habe ich gelesen. Entweder hat er in 20 Pflichtspielen 19 Tore geschossen oder in 22 Pflichtspielen 19 Tore. Irgendwie sowas war es auf jeden Fall. Das ist schon beeindruckend. Douglas Costa natürlich mit seinen 12 Vorlagen und 2 Toren mit Sicherheit jemand, der es ins Viertelfinale schaffen muss. Von daher kann ich damit leben. Ah, Douglas Costa hat mich total überzeugt von seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, wie er Fußball fast schon zelebriert. Also ich mag das nicht gerne bei Bayern-Spielern darüber so positiv reden, das weißt du auch. Ja. Aber wenn es so ist, muss man das auch erwähnen, Douglas Costa meiner Meinung nach einer der feinsten Techniker in der Bundesliga zur Zeit. Ich mache hier noch ein ganz kleines Fragezeichen dahinter, denn für mich stellt sich erst heraus, wie gut ein Spieler wirklich ist, wenn er dann 1-2 Jahre in der Liga spielt, weil sich natürlich dann die Gegner auch so ein bisschen auf die Spielweise einstellen. Und wenn man jetzt zum Beispiel so einen Robben sieht, wo man immer wieder sagt, jeder weiß, was er macht, aber dennoch macht er es halt jedes Mal wieder. Das ist natürlich beeindruckender, als wie jetzt ein Spieler, der 3-4 Mal einen guten Trick hinkriegt und beim 5. Mal wird er halt dann abgefangen, weil sich die Gegenspieler drauf eingestellt haben. Ich rede da noch nicht mal so arg von den Tricks. Es sind 2 Szenen oder eine Szene, die mir ganz, ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist aus der Hinrunde. Und zwar hat er ganz am Anfang der Saison irgendwann so einen Außenrisspass auf Müller, glaube ich, gespielt. Das war im ersten Spiel gegen Hamburg. Ja, es kann sein. Unfassbar gut. Das macht keiner mehr. Das meine ich auch. Also auch diese Schnelligkeit, die er hat. Also klar, aber du stellst dich natürlich als Gegner darauf ein und versuchst das zu verhindern. Ich gebe dir recht. Man muss sich erst beweisen, das ist richtig. Genau, und wenn er das dann auch schafft, obwohl sich jetzt alle auf ihn eingeschossen haben und wissen, was er macht, dann gehört er zu den ganz, ganz Großen. Aktuell ist er halt einfach nur einer von vielen vielleicht. Ne? Ja, bei den Bayern schon. Ja. So. Zweites Achtelfinale, Robert Lewandowski, Jerome Boateng, Patrick Herrmann und Henrik Mkhitaryan. Überraschenderweise hat sich Mkhitaryan hier mit 30% an die Spitze gesetzt, Lewandowski mit 29% dahinter. Dann wurde es ganz eng für Jerome Boateng mit 25% und Flacco, den haben sie alle vergessen, Pocho. Ja. Nur 16%. Unfassbar. Unfassbar. Obwohl der so eine starke Rückrunde gespielt hat. Ja, aber ich denke mal, die wollen auch alle dem Flacco einfach jetzt nicht so viel aufbürden, dass er da mit solchen Leuten in Zusammenhang kommt. Nee, Quatsch, nehmen wir mal die Gruppe da raus. Da hat Flacco natürlich auch unter den drei anderen nicht unbedingt verdient gehabt, davor zu stehen. Ist es die Frisur, frag ich dich. Also, wenn es einen Grund gibt, dann ist es die Frisur. Also, was ich viel lustiger finde, ich mag ihn ja sehr und so weiter, aber wenn man Interviews mit ihm sieht, also er wäre so jemand gewesen, bei dem ich auf jeden Fall in der Schulzeit Schutzgeld hätte erpresst. Du hättest das gemacht? Ja, der bestimmt. Der ist doch zwei Köpfe größer als du. Wann ist der? Was soll das denn heißen? Ich weiß, dass ich nicht so groß bin, aber guck dir den nur mal an. Naja, gut. Den pust also, dich ja um. Ja, es ist schon... Nein, also, aber... Wenn man jetzt die Optik hier zu Rate zieht, gebe ich dir recht, ist er so, auf Platz 4. Ja, er wirkt immer so niedlich in Interviews auch. Ich glaube, der hatte auch noch nie einen Bartwuchs. Ja, aber ich auch nicht. Ja. Gut, also Hermann raus... Boateng auch, ja, das Ding ist, Boateng ist natürlich ein ganz, ganz starker Innenverteidiger. Vielleicht, Chris hat das ja auch gesagt, einer der besten auf der Welt. Ja, stimmt sogar. Ja, gebe ich auch dem guten Chris recht, aber bei so Abstimmungen geht's halt dann doch immer darum, welcher Spieler so, ja, am meisten gezeigt wird, wer die meisten Tore schießt, wer tolle Pässe spielen kann, wer coole Tricks kann. Ja, fällst du als Innenverteidiger halt auch nicht auf. Genau. Obwohl ich mir sicher bin, dass es für die Bayern viel schwieriger sein würde, wenn Boateng ausfällt, als wie wenn Lewandowski ausfällt. Ja, ja, ja. Weißt du? Aber dennoch hat man so das Gefühl, Lewandowski hätte es mehr verdient, eine Runde weiterzukommen. Aber so ein Boateng, das würde den Bayern richtig wehtun, wenn der auf einmal langfristig weg wäre. Man kann da einfach vergleichen. Ein Stürmer, der seinen Job richtig gut macht, der wird immer im Fokus stehen. Ein Innenverteidiger, der seinen Job richtig gut macht, der wird vielleicht mal am Rande erwähnt. Der steht nur im Fokus, wenn er den nicht gut macht. Ganz genau. Drittes Achtelfinale. Manu Neuer, Alexander Meyer, Thomas Müller und Jonas Hector. Abgesehen von Thomas Müller, obwohl Manu Neuer, na gut, dann lasse ich den Satz. Ich wollte sagen, abgesehen von Thomas Müller ist das die Gruppe der Underdogs, aber Manu Neuer ist nun wirklich kein Underdog, ist aber ausgeschieden mit nur 15%, genauso wie Jonas Hector mit 12%, den hast du ja ins Rennen geworfen, den guten Jonas Hector. Wurde hier vielleicht auch wieder nicht so richtig berücksichtigt, weil er ein Außenverteidiger ist? Oder was denkst du, warum er sich hier nicht durchsetzen konnte? Ja, weil auch da natürlich die Positionen mit Offensive und so weiter stärker im Fokus stehen. Allerdings auch vielleicht, weil das gar nicht so gewertschätzt wird, wie was der da im Moment zeigt. Ich finde einfach, dass der in vielen Spielen der Nationalmannschaft einfach einen extrem guten Job gemacht hat. Und deswegen hat ich ihn ins Rennen geworfen. Gegen andere in der Gruppe stinkt er halt trotzdem ab. Naja, als Torschützenkönig eine Runde weiter kann man nachvollziehen. Thomas Müller natürlich mit dieser bombastischen... Thomas Müller muss einfach immer weiterkommen. Ja, er ist auch aus meiner Sicht absolut der beste Spieler, den wir in Deutschland nicht nur haben, sondern auch seit Ewigkeiten hatten. Ja, das gebe ich dir hundertprozentig recht, Ricky. Absolut. Ich war ja immer jemand, der besonders in der Anfangszeit mit Thomas Müller nicht zurechtkam. Aber mittlerweile, also ich mag den nicht, nur ich finde den richtig cool. Ja, ich bin froh, dass wir so einen Spieler haben. Also das mag jetzt natürlich so ein bisschen durch die deutsche Brille gesehen sein, aber ich nehme lieber so einen Müller als einen Messi. Ja, aber hundertprozentig. Ja. Lieber einen, so wie ich es immer sage, der Müller ist ein Bauer. Das meine ich noch nicht mal despektierlich. Aber das ist so einer, der kommt, das merkt man irgendwie, der hat noch einen Humor, mit dem ich leben kann. Und Messi kommt nur mit seinem tollen Anzug zu einer Wahl und sieht dann auch noch trotzdem lächerlich aus. Und der knüppelt dadurch, wenn Spiele eng sind. Das ist immer einer, der sich, den siehst du nicht auf dem Boden stundenlang rumwälzen. Es gab irgend so eine Szene in dieser Hinrunde, das weiß ich noch, da ist ihm irgendeiner voll auf den Latsch gestanden und du siehst, dass er Schmerzen hat. Aber er bleibt halt stehen und verzieht das Gesicht und versucht weiterzuspielen. Das gefällt mir bei Thomas Müller. Natürlich weiß der auch, wie man einen Freistoß rausholt und so, ist ja gar keine Frage, das wissen sie alle. Aber Thomas Müller so als kompletten Spieler, da nehme ich jetzt schon was vorweg, ist für mich wirklich der Spieler dieser Bundesliga. Es gibt natürlich dann schon nochmal Abstufungen, dass man sagen kann. Er ist sogar der Spieler der Nationalmannschaft. Das ist der beste Spieler der Nationalmannschaft, absolut. Ja. Für mich ist es einer der Top 3 Spielern auf der ganzen Welt, neben Ronaldo und Messi. Das ist für mich die Nummer 3. Und da kann man jetzt natürlich jetzt sagen, ja gut, der Ronaldo trifft in jedem Spiel 8-mal und der Messi macht tolle Sachen und trifft auch oft. Aber selbst macht der Müller aber auch. Ja, und selbst da würde ich, das würde ich gerade sagen, selbst da würde ich Müller über Messi stellen. Bei Ronaldo mache ich noch ein kleines Fragezeichen. Also Ronaldo finde ich noch eine Spur geiler, muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst nur nach Optik. Du bist einfach nur scharf auf den. Nee, ich finde den Typen so, das ist, wenn ich von dem Bilder sehe, denke ich immer, du hast doch nicht mal Tassen im Schrank, echt. Du rennst rum wie so ein asozialer Sonnenbank-Assi. So rennt der rum, ja. Also das ist, weiß ich auch nicht. Also er könnte sich echt mal ein bisschen mehr rausputzen, der Ronaldo. Viertes Achtelfinale. Aubameyang, David Alaba, Leroy Sané und Pocho Granitxaka, 4%. Ja, besonders nach der Aktion am letzten Spieltag, ne? Da hat er gelitten bei uns. Als er es gemacht hat, habe ich wirklich, ich saß hier vor dem PC und habe nur auf deinen Tweet gewartet. Und wirklich 30 Sekunden später kam er dann auch und ich habe mich sehr gefreut. Nee, war auch so ein bisschen mit einem kleinen Augenzwinker da drin. Darum ist er ja auch in der Gruppe, wo er vielleicht von Anfang an nicht so die größte Chance hatte. Ja, da hast du den reingewählt. Ja, deswegen, ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, um vielleicht die Abschlussworte zu Granitxaka und dem Jahr 2015 zu finden, ich bin sehr überzeugt von seiner Entwicklung. Er muss seine Heißspornigkeit ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Wird er nie. Aufgrund seiner ethnischen Herkunft ist das auch vielleicht abzusehen. Aber Spieler des Jahres hat es leider nicht gereicht. Vielleicht nee. Allerdings muss man vielleicht auch hier wieder dazu sagen, Xhaka ist halt ein Spieler, der nicht immer so auffällt. Kann man das so sagen? Also das ist halt einer, der viele Fäden im Mittelfeld zieht. Genau, und der auch diese Pässe spielt, die richtig gut sind. Ja. Aber auch er ist halt nicht derjenige, der wie ein Thomas Müller, wie ein Aubameyang vorne steht und 21 Tore in 4 Spielen macht. Ne? So sieht's aus. Und ähnlich kann man auch das Ganze bei Alaba und Sané sehen, denn sind wir mal ehrlich, David Alaba ist besser als Leroy Sané und mit Sicherheit auch der wichtigere Spieler. Aber er tritt halt nicht oft so in Erscheinung, wie es ein Leroy Sané macht. Und vor allen Dingen sticht er bei seiner Mannschaft nicht so heraus wie Leroy Sané bei den Schalkern. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einen ausschlaggebenden Grund gegeben hat, dass Sané sich hier ins Viertelfinale, ja, ich hätte fast schon gemogelt hat. Vielleicht auch ein bisschen durch die Werbung deinerseits. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ja. Aber zu Recht. Du bist ja auch sein Berater, von daher musst du das ja auch machen. Das wäre ich sehr gerne. Ich weiß. Viertelfinale. Douglas Costa, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Leroy Sané. Ihr werdet es bemerkt haben. 3 Bayern in einem Viertelfinale. Es gab zwischendrin, als die Abstimmungen liefen, ja, eine Wortmeldung. Da hieß es ein bisschen ungerecht, dass die Bayern auf 4 Achtelfinals verteilt werden, weil dann für die Bayern es einfacher ist, viele Leute im Viertelfinale zu haben. Aber wie es die Losfee so wollte, alle Bayern-Spieler, die weitergekommen sind, im Viertelfinale in einer Gruppe. Und das habe ich, wie gesagt, nicht absichtlich so gemacht, sondern auch hier kam der Erste des ersten Achtelfinales ins erste Viertelfinale und so weiter. Ich habe es ja vorhin erklärt. Aber was mich jetzt hier überrascht hat, war zum einen, dass Lewandowski mit nur 12% weit abgeschlagen ausgeschieden ist und dass Douglas Costa von Leroy Sané rausgeschmissen wurde. Müller als Gruppenerster oder als meistgevoteter sowieso weiter, ist ja klar, brauche ich glaube ich gar nicht dazu sagen. Aber dass Costa von Sané hier überholt wird, das hat mich überrascht. Aber nochmal ein Wort zu Lewandowski. Bist du da auch so ein bisschen überrascht, dass er so weit abgeschlagen ist in diesem Viertelfinale? Dass es erstens so weit ist und dass selbst auch, dass er da nicht weiterkommt. Also ich meine, da ist ja schon eine Menge Potenzial nicht nur hinter, sondern auch eine Menge Erfolg bei Lewandowski, alleine durch 5 Tore in einer Halbzeit, die er da schießt oder was auch immer. Aber es ist da halt auch wieder dieses Sattsein, dieses, der hat ja schon alles gewonnen, was da vielleicht eine ganz große Rolle spielt. Sag mal, siehst du Lewandowski als wichtiger an als Douglas Costa? Naja, im Fußball geht es immer noch um die Tore und die schießt Lewandowski. Aber keiner legt die Bälle so häufig auf wie Douglas Costa. Das ist richtig. Und dann kann ich wiederum entgegnen, weißt du nicht, wenn da jemand anders stehen würde, ob er es nicht genauso gut tun würde. Da könnte ich jetzt wieder entgegnen. Weißt du nicht, ob wenn da jemand anders stehen würde im Sturm, dass der... Ja, können wir eigentlich lassen. Also Müller und Sané sind im Halbfinale. Zweites Viertelfinale. Henrik Mkhitaryan, Chicharito, Alex Meyer und Aubameyang. habe ich mir schon gedacht, dass der Meier da ausscheiden wird mit nur 11%. Ja klar, Torschützenkönig super gemacht nach seiner langen Verletzungspause beim Comeback. Aber scheiß Frisur. Ja, also, aber Pocho, um das nochmal zu sagen, Patrick Herrmann ist da immer noch derjenige. Der ist federführend da, auf jeden Fall. Ja, hast recht, ja. Auch selbst gegen Alexander Meier nicht ankommt. Aber ja, er hat halt nach seinem Comeback bis auf das direkte Tor dann danach nicht mehr an die Leistungen anknüpfen können, die er in der letzten Saison gezeigt hat. Wie auch komplett Eintracht Frankfurt, muss man an dieser Stelle sagen. Ja. Mhm. Von daher sind das, glaube ich, wenig überraschende 11%, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dass Mkhitaryan sich gegen Chicharito und Aubameyang nicht durchsetzen kann, kann man auch nachvollziehen. Weil da halt auch so eine Achterbahnfahrt irgendwo stattfindet manchmal, ne, bei ihm. Also manchmal hat man das Gefühl, er findet überhaupt nicht statt. Und im anderen Spiel ist er dann wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Also ganz, ganz seltsam. In der ersten Dortmunder Hochphase, als die Saison begann, da war er halt wirklich fast schon Weltklasse. Aber danach, ja, hat er sich dann wieder so eingemuschelt, hätten wir früher gesagt. Und ja. Von daher, ja, ich kann das nachvollziehen, dass er hier nicht so viele Stimmen bekommt. Halbfinale. Thomas Müller, Leroy Sané, Aubameyang und Chicharito. Und hier war dann Schluss für meine Liebe, muss ich fast schon sagen. Leroy Sané und Thomas Müller, beide mit nur 15% im Halbfinale raus. Potenzial. Ja, da habe ich mich wirklich... Nein, überhaupt nicht. Ich hätte da halt den Chicharito nicht so weit. Und der ist auf Platz 1 im Halbfinale mit 38%, 32% für Aubameyang. Aber für mich war hier wirklich die große Überraschung, dass der Müller rausfliegt. Ja. Ich war mir sicher, dass Aubameyang und Müller ins Finale kommen und dass Chicharito hier auf einmal das Halbfinale gewinnt. Das hat mich wirklich verblüfft. Man muss dazu sagen, dass wirklich ganz, ganz viele Leverkusen-Fans abgestimmt haben und dazu beigetragen haben, dass ihr Chicharito ins Finale kommt. Aber das hätten natürlich genauso gut auch die Bayern-Fans für Müller machen können. Ganz genau. Ich glaube auch, wir haben viel mehr Leverkusen-Fans unter den Zuhörern, als ich manchmal denke. Und ja, das zeigt aber, dass sie auf jeden Fall an der Umfrage so teilgenommen haben, um ihren Jungen da so weit wie möglich nach vorne zu bringen. Und wer hätte das am Anfang des Votings gedacht, dass der ins Finale kommt? Ich nicht. Nee, absolut nicht. Wobei man natürlich schon sagen muss, dass Chicharito eigentlich extremst überrascht hat. Er braucht halt keine Eingewöhnungszeit anscheinend. Erstens das. Aber als sie ihn geholt haben, war ich ein bisschen skeptisch. Ich fand den Spieler schon toll, aber hab mir so gedacht, ah, das ist so jemand, bei dem wartet man seit Jahren auf den großen Durchbruch. Weißt du, so super Anlagen, aber er schafft's halt nicht. Und ich dachte so, okay, jetzt hat sich Leverkusen da so einen Typen eingetreten und das wird jetzt wahrscheinlich auch nichts mit dem und nach einem Jahr geht der wieder. Aber es war ja ganz anders. Also braucht man nicht drüber reden. Chicharito ist der Garant dafür, dass Leverkusen nicht vielleicht sogar unten drinne steht. Also wie viele Tore der für die geschossen hat und dennoch läuft's ja für Leverkusen nicht so gut. Jetzt stell dir mal vor, sie hätten den Chicharito nicht. Da würde es für Leverkusen richtig scheiße aussehen, auch in der Liga. Absolut, absolut. Ja. Und auch natürlich deswegen, weil Chicharito natürlich auch irgendwo ein Mensch ist, der vielleicht diesem manchmal sehr farblosen Verein eine Art Gesicht gibt. Ja, also seitdem der da spielt, gucke ich mir die Leverkusen-Spiele richtig gerne an. Ja, ist so. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass Chicharito hier ins Finale gekommen ist. Und dann sind wir schon bei selbigen. Und da müssen wir uns wirklich nochmal bedanken für fast 200 Votes. Das ist wirklich überraschend gewesen. Das Voting geht noch 3 Stunden, aber es ist so eindeutig, Pocho, dass ich mich jetzt hier mal aus dem Fenster lehne und behaupte, Aubameyang, Pierre-Emerick, man kann ja den Vornamen mal mit dazu sagen, Pierre-Emerick Aubameyang ist unser Vier-Ecken-Zwei-Elfer Spieler des Jahres 2015. Und bleiben da noch Fragen offen oder unterschreibst du das direkt? Sowohl als auch. Ich unterschreibe das direkt im Voraus, einfach mal so. Fragen bleiben nicht nur Aussagen, nämlich dass Pierre-Emerick Aubameyang natürlich es wirklich geschafft hat, eigentlich jede Woche präsent zu sein. Und das ist eine Aussage, die ein Spieler des Jahres irgendwo auf sich vereinigen kann. Denn was der an Torquote und Ausschlagskraft hat, das ist echt enorm. Und ich glaube auch, wenn das so weitergeht, dass er nicht mehr lange in Dortmund spielen wird, sondern irgendwo nach Spanien oder nach England geht. Ja, es ist eigentlich abzusehen, dass irgendwann ein Verein sagen wird, hier, ich pack mal 100 Millionen aus, aber so viel wird er nicht kosten, klar. Nee, so viel wird er auch nicht kosten und so viel wird es auch nicht brauchen, um ihn von Dortmund loszueisen. Nö, aber das ist eben noch das andere in Deutschland. Ne? Wenn da jetzt einer kommt und sagt wirklich, ich biete diese, sagen wir mal, 55 Millionen. Das ist aber mindestens. Ich hätte dich jetzt gerade gefragt, was denkst du, für wie viel geht der über die Ladentheke? Ich denke so 55, 60 Millionen. Ja, hätte ich auch. So 60 Millionen hätte ich auch. Aber das ist ja kein Problem für manche englischen und spanischen Vereine. Ja. Wird schon in irgendeinem bei irgendeinem Zweitliga-Club in England unterkommen. Ja. Für 60 Millionen. Ja, oder bei Leicester. Ja, oder da. Aber zu Recht, finde ich. Also der hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Neben Leroy Sané ist Aubameyang so der zweite Spieler, der mir in dieser Hinrunde vor allem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Schön. Also das ist einfach ein Spieler, da freue ich mich, wenn ich dem beim Spielen zugucken darf. Und ich finde es ganz toll, ja, wirklich schön, dass er hier dieses Voting gewonnen hat. Doch. Auf jeden Fall. Kann ich mitleben. Und Chicharito im Finale haben wir ja gerade schon gesagt, damit können wir eigentlich auch leben. Das geht schon klar. Ja. Gut, dann sind wir durch, Pocho. Wir können nochmal zusammenfassen. Aubameyang, Spieler des Jahres. André Schubert von Borussia Mönchengladbach, Trainer des Jahres. Pocho, Glückwunsch an dieser Stelle in Richtung Gladbach. Du kannst es ja dann da ausrichten. Ich werde es ihm sagen, ja. Und die Hertha gewinnt den Titel Mannschaft des Jahres. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sowas nächstes Jahr auch wieder machen. Und dann gucken wir mal, wer sich da durchsetzen kann. Und eigentlich war es das jetzt, Pocho. Ja, man muss einfach nochmal schlussendlich sagen, ein sehr buntes Ergebnis. Ne? Stimmt. So, blau, ne, jetzt, gelb ist, und ja. grün. Es ist jetzt nicht so, dass sich irgendwie alles nur auf Bayern vereinigt. Im Gegenteil, eigentlich gar nichts. Und von daher ist das ein sehr repräsentatives Ergebnis, finde ich, für unsere Zuhörer. Denn dann lieber ein Kessel buntes als immer nur die gleiche graue Suppe. Das ist richtig. Und an dieser Stelle ist es Zeit, nochmal zu sagen, dass wir uns sehr, sehr, sehr bei euch bedanken für dieses Jahr 2015 mit Non-PG, dass ihr wieder eingeschaltet habt, nachdem es ja doch ein paar Monate Unterbrechung gab. Dennoch seid ihr wieder mit dabei. Da freuen wir uns natürlich. Und nochmal vielen Dank für die Geschenke. Retweetet uns, bewertet uns. Mehr können wir von euch nicht verlangen. Mehr wollen wir auch gar nicht. Oder, Pocho? Nicht viel mehr, aber ein bisschen vielleicht. Ein bisschen mehr geht immer. Also dann könnt ihr Pocho auch gerne eure getragene Unterwäsche schicken. Ich glaube, gerne. In die Richtung ging das. Genau. Gut, also das war heute erstmal die letzte Non-PG-Ausgabe 2015. Bis dann. Tschüss.